Andacht vom 9.12.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Ich habe die Fragen nicht angeschaut. Wir nehmen, was gerade kommt. Es ist einfach für mich. Ich gebe die schwierigen Fragen weiter an Matthäus. Ich nehme die einfachen. Erste Frage. Matthäus. Bei dem Monument, das du im Internet vorgestellt hast, geht es da um den Antichrist? Antwort von Matthäus. Ich habe es auf Instagram gepostet und wiederhole jetzt, was ich dazu gesagt habe. Du siehst die Dinge mit den Augen, mit denen du die Dinge anblickst. Meiner Meinung nach zielt alles, was in unserer Zeit geschieht, auf eine Vorbereitung hin. Alles, was wir gesehen haben, auch die Symbole oder Monumente, alles deutet auf ein Ziel hin. Auch das Monument der UN kann etwas sein, was uns vorbereitet. Ich, Matthäus, ziehe es vor, nicht zu sagen, das ist es. Denn in der Geschichte des Christentums gab es immer wieder Punkte, wo die Christen dachten, das sei das Zeichen des Antichrists. Schon unter Nero dachten die Christen, jetzt kommt Jesus wieder zurück. Ich fülle mein Herz mit der Erwartung und Freude, dass mein Jesus zurückkommt. Ich werde da in meinem Leben nichts verändern, denn Jesus kann in jeden Moment zurückkommen. Es ist so, mit den Augen, die du hast, wirst du die Dinge ansehen. Nächste Frage. Beschränken die Katholiken die Kraft Gottes, wenn sie Bilder anbeten? Antwort von Reinhard. Man kann meine Antwort jetzt auch missverstehen. Meine Antwort ist ja. Aber die Christen in der evangelischen Kirche oder in den Freikirchen haben genauso viele Symbole wie die Katholiken. Für sie sind es eher Gebäude, das heilige Abendmahl, die Leiterschaft, ihre eigenen Rituale. Aber auch sie beten irgendwelche Dinge an. Wir haben das zu unserer heiligen Kuh gemacht. Das Problem ist nicht die Anbetung von Bildern, sondern dass wir etwas Externes genommen haben statt des Inneren. Petrus sagt, heiligt Jesus in eurem Herz. Wenn der Herr Jesus in meinem Herz auf dem Thron sitzt, ist es egal, welche Symbole in meinem Haus stehen. Wenn ich eine Statue von Maria in meinem Haus hätte, würden viele über mich urteilen. Aber was ist, wenn ich diese Statue nur habe, weil sie mich an Maria als Mutter Jesu erinnert? Denk darüber nach. Wenn ich die Statue zu etwas mache, was ich anbete, dann nehme ich der Kraft Jesu in meinem Herzen etwas weg. Aber wenn es mich nur an die wunderbare Frau erinnert, die Jesus geboren hat, dann ist nichts dabei, solch eine Statue dastehen zu haben. Es ist so traurig, wie wir die Katholiken dämonisiert haben, weil sie Bilder haben, aber andere evangelische Gemeinden dürfen alles. Der Schlüssel liegt in meinem Herzen, wie Matthäus immer sagt, was ist das Motiv? Warum hast du eine Statue in deinem Haus stehen? Betest du sie an? Wisst ihr, ich war in Häusern, wo überall Bilder des Pastors standen, den sie wirklich verehrten. Hast du dieses Foto gesehen? Das ist mein Pastor. Da urteilen wir, ohne den Splitter in unseren eigenen Augen zu sehen. Die Frage ist immer, was betest du an? Nicht, was steht in deinem Haus? Das glaube ich. Nächste Frage. Um sauber zu bleiben, wie kann ich die Gedanken in meinem Kopf zerstören? Antwort von Matthäus. Das Erste, was wir über unser Denken lernen müssen, ist, man kann jeden Gedanken durch einen anderen Gedanken ersetzen. Außerdem ist wichtig, das Denken arbeitet immer im Positiven, nicht im Negativen. Wenn ich jetzt sage, denke also nicht an Mickey Maus nicht an Mickey Maus denken. Dann denkst du erst recht an Mickey Maus. Jetzt kommt die Frage, wie kannst du dein Denken überwinden? Ich denke an 2. Korinther 10. Wir müssen unsere Gedanken gefangen nehmen. Ich muss bewusst wählen, was ich denke. Wenn ich an etwas nicht denken will, muss ich den Blick auf das lenken, was ich denken will. Der Kampf im Denken ist immer, etwas mit etwas anderem zu ersetzen. Das ist der Grund, warum junge Männer die Pornografie nicht überwinden können. Ich denke nicht daran, ich denke nicht daran, ich denke nicht an schöne Frauen. Das ist die Denkweise, die sie haben. Und so bleiben sie darin stecken. Deshalb sagt Paulus, alles, was gut, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, darüber sollen sie nachdenken. Du entscheidest dich, was du denkst. Nächste Frage. Gibt es eine spezielle Zeit, um zu sterben, wenn man alles auf Erden erledigt hat? Antwort von Reinhard. Das ist eine gute Frage. Ich vermute, viele Theologen stimmen da mit mir nicht überein. Ich denke, wir haben eine Option. Ich glaube nicht, dass das alles von Gott allein kontrolliert ist. Wenn wir so denken, dass Gott bestimmt, wann Menschen sterben, denken wir an die Personen, die vor dem Kreuz lebten. Wir müssen wissen, was wir Menschen durch das Kreuz haben. Ich kann entscheiden, wann mein Leben auf Erden vorüber ist. Paulus sagte, ich sehne mich danach zu gehen und bei Jesus zu sein, aber ich weiß nicht, was ich wählen soll. Er konnte sich entscheiden, ob er geht oder bleibt. Dann sagt er, für mich wäre es besser zu gehen, aber für euch ist es besser, wenn ich bleibe, deshalb bleibe ich. Deshalb glaube ich, wir können uns entscheiden. Herr, ich möchte diese Erde verlassen oder ich möchte noch bleiben. In 2. Timotheus schreibt Paulus, ich habe meinen Lauf vollendet, ich kann gehen. Es gibt heute Menschen, die noch leben, die über 100 Jahre alt sind. Sie leben, sie werden interviewt. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus sagte, wenn ich will, werde ich nie sterben. Sie glauben das und leben und leben. Ich kenne einen Mann aus Sri Lanka, der hat seit 5 Jahren nichts mehr gegessen. Er lief in dieser Zeit Marathons. Er gründete ein paar tausend Kirchen. Er läuft im Übernatürlichen. Das ist so erstaunlich. Das National Geography glaubt es nicht. Sie haben keinen Bericht über ihn gesendet. Aber es ist so. Er sagt, Jesus ist mein Bräutigam, aus ihm lebe ich, das ist genug. Es gibt auch Menschen in Indien, ähnlich wie der Mann in Sri Lanka, aber im orientalischen Glauben. Sie sind hunderte Jahre alt und sie sind überzeugt, dass sie leben können, solange sie wollen. Ich glaube, wir haben die Entscheidung. Denk darüber nach. Wie viele Menschen an Krankheiten sterben, weil sie nicht glauben. Denk darüber nach, was wäre, wenn sie glaubten und noch 20, 30 Jahre leben würden. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, dein Leben ist vorbei, du stirbst an Krebs. Ich glaube, dass Menschlichkeit und Göttlichkeit da ineinander fließen. Je mehr Christus in mir lebt, desto mehr lebe ich in ihm. Das glaube ich. Nächste Frage. Das Herz zu bewahren. Ist das das Gleiche, wie sich um diese anderen Dinge nicht zu kümmern? Wie geht das? Ich gebe Matthäus heute die Herzfragen. Antwort von Matthäus. Es ist nicht das Gleiche. Es hat viel zu tun mit sich nicht sorgen. Aber ich glaube, dass das Herz bewahren bedeutet, sich nicht von äußerlichen Dingen beeinflussen zu lassen. Zum Beispiel, wenn ich einen Bruder habe, der mir böse Dinge antut, dann kann ich mein Herz bewahren. Das Herz bewahren ist, dass ich nicht glaube, dass Dinge, die andere mir antun, mich verletzen. Dabei geht es nicht darum, was andere tun, das geht mich nichts an. Das Herz zu bewahren ist, aufzupassen, was ich im Leben tue. Woher bekomme ich meine Zufriedenheit? Was erfüllt mich? Wo ernähre ich mich? Erfüllt Jesus mein Leben? Denn Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die bösen oder guten Gedanken, die man dann pflanzt. Ich muss also mein Herz bewahren, zum Beispiel nichts lesen, was mein Herz angreift, wie Klatsch, Tratsch, Pornos und so weiter. Ich muss mein Herz bewahren vor verwirrten Wahrheiten, wie ich das nenne. Deshalb brauche ich Jesus. Ich brauche die Erlösung und Reinigung durch ihn sowie meine komplette Hingabe. Nächste Frage. Viele Menschen bewegt das. Die Frage lautet: Ich habe Probleme damit, laut zu beten. Ich bete meist leise. Ist das ein Problem? Antwort von Reinhard: Wenn das ein Problem wäre, hätte ich ein großes Problem. Ich bete kaum laut. Die meiste Zeit, in der ich mein Gebet zum Ausdruck bringe, ist das Zungengebet. Wir müssen von Geist zu Geist und von Herz zu Herz beten. Ich habe nie verstanden und werde das auch nie verstehen, wie in vielen evangelikalen Kirchen die Pastoren sagen können: Betet lauter, ich möchte eure Stimmen hören. Wenn wir zu Gott beten, warum muss der Pastor hören, was wir beten? Gebet ist, mein Herz mit Gottes Herz zu verbinden. Das ist etwas Innerliches, nichts Äußerliches. Wenn du dich mit Jesus in deinem Herzen verbindest, denkst du, er sieht und fühlt das nicht? Im Himmel gibt es Kommunikation ohne Worte. Warum sollten wir das heute nicht leben können? Was ich dir sagen möchte, sei frei. Wenn du reden willst, rede. In meiner Gebetszeit bin ich meist 2 Stunden einfach leise. Ich sage höchstens: Jesus, du bist so wunderbar. Aber zumeist ist es Herz-zu-Herz-Verbindung. Und Jesus sagt: Verwendet nicht viele Worte. Nächste Frage. Matthäus, entscheide, ob wir das beantworten oder nicht. Euthanasie, ist das Sünde? Antwort von Matthäus: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal so genau, was Euthanasie ist. Nächste Frage. Was denkst du darüber, wenn sich die Kirche politisch positioniert? Matthias, ich weiß nicht, ob wir da übereinstimmen, aber ich gebe dir die Frage, denn mich interessiert deine Antwort. Antwort von Matthäus. Das erste ist: Was ist die Kirche? Kürzlich hatte ich ein Online-Meeting, da stellte ich auch die Frage: Was ist die Kirche? Fast jeder stimmte zu, dass es sich um ein Gebäude handelt, um einen Ort, wo jemand Lobpreis macht und predigt. Sie denken an die Struktur. Hier ist das Problem für mich. Wie sollte für eine solche Kirche die politische Orientierung aussehen? Für welche Denomination, welche Ausrichtung? Wenn du über eine Gesamtheit der Kirche redest, wird es schwierig. Ich, Matthäus, denke bei Kirche an den Leib Christi, der sich übernatürlich formt. Soll sich dieser Leib Christi politisch positionieren? Sicher. Wir leben in dieser Welt und nicht außerhalb. Wir sollen unsere Meinung haben. Ich meine damit nicht, dass wir irgendwelchen weltlichen Ideologien folgen sollen. Denn es gibt keine einzige weltliche Ideologie, die Jesus Christus repräsentiert. Wir müssen Werte und Prinzipien verteidigen. Ich werde mich sehr klar für diese Werte und Prinzipien positionieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich denke nicht, dass Bolsonaro ein guter Politiker ist. Aber ich werde ihn weiterhin wählen. Warum? Weil er eins verteidigt, was kein anderer tut: Freiheit. Ich möchte frei sein, zu wählen, wo ich lebe und wie, wohin ich ziehe und was ich denke. Das möchte ich verteidigen. Ich möchte frei sein. Ich möchte auf Instagram oder sonst wo im Internet frei sagen dürfen, was ich denke. Dafür stehe ich. Das ist für mich ein Wert, ein Prinzip. Es ist sehr einfach. Ich stimme nicht mit allem überein, was Bolsonaro vertritt, aber dieser Wert ist mir wichtig. Ich denke, die Kirche muss sich für Werte und Prinzipien einsetzen. So denke ich. Nächste Frage. Im praktischen Leben, was bedeutet es, auf Jesus ausgerichtet zu sein? Ist das eine Beziehung zu Jesus oder zum Heiligen Geist? Antwort von Reinhard. Es gibt Gott, den Vater, Jesus und den Heiligen Geist. Ich denke, es ist nicht korrekt, einen von den dreien einzeln zu sehen. Wir müssen alle drei sehen. Ich weiß, dass Jesus in unserem Leben der Mittelpunkt ist. Ich sage euch warum. Er ist derjenige, der das Werk am Kreuz vollbrachte und uns mit dem Vater verknüpfte. Wenn Jesus mich nicht mit Gott verbindet, ist unser Glaube nicht anders als bei den Moslems. Sie kennen Jesus auch. Sie denken, Jesus war ein wunderbarer Prophet. Mahatma Gandhi, den ich sehr bewundere, liebte Jesus. Aber er liebte seine Nachfolger nicht. Als er sah, wie die Christen lebten, wandte er sich ab vom Christentum. Aber er liebte immer die Person Jesus. Doch Jesus verband ihn nicht mit Gott. Deshalb, was brachte ihm die Verehrung Jesu? Gott ist mein Vater. Ich brauche einen guten himmlischen Vater. Ich bin dankbar und ich verhalte mich ihm gegenüber wie ein Sohn zum Vater. Jesus ist mein Bräutigam. Ich habe eine andere Beziehung zu ihm. Der Heilige Geist ist mein bester Freund, mein Lehrer und Helfer. Brauche ich eine Beziehung zu Jesus? Ja, klar. Brauche ich eine intime Beziehung zum Vater? Ja. Brauche ich eine nahe Beziehung zum Heiligen Geist? Klar. Wir müssen verstehen, Gott ist drei Personen in einem Wesen. Der Mittelpunkt ist Gott. Ich mache nicht eine Person Gottes zum Mittelpunkt, sondern alle drei. Wenn du das verstehst, hast du Frieden in deinem Leben. Jesus hat sich manifestiert, um Gott zu zeigen. Nächste Frage. Wie kann ich sagen, dass Gott gut ist, wenn er selbst befahl, Kinder zu töten? Antwort von Matthäus. Das ist eine gerechtfertigte Frage. Was wir tun müssen, ist zu schauen, in welcher Zeitperiode solche Gesetze galten. Wenn ihr versteht, wann das war und wenn ihr wisst, vor welchem Hintergrund die Israeliten damals lebten, ist es leichter zu verstehen. Die Menschen in Israel und die Völker um sie herum zum Beispiel kannten Gebräuche, die wir heutzutage nicht mehr verstehen. Es handelt sich hier um eine theologische Sicht der Dinge. Die Menschen, von denen Gott sagte, sie sollten getötet werden, hatten eins gemeinsam. Jeder von ihnen hatte dieses Nephilim zu ihrem Herrscher im persönlichen Leben gemacht. Das beeinflusste die gesamte Nation. Gott war nie gegen die Menschen oder gegen Menschlichkeit. Er hatte aber etwas gegen dieses Gift, das irgendeinen Menschen zu ihrem eigenen Gott macht. Wenn du genau schaust, stellst du fest, dass der Herr zu reagieren beginnt, nachdem die Menschen begannen, eine neue Spezies zu bilden, die nicht von Gott geschaffen worden war, die Riesen. Das steht in 1. Mose 6. Du musst verstehen, in welchem historischen Hintergrund das stattfand. Denn Gott befahl nie einfach, irgendwelche Menschen zu töten. Denkt an Goliath. Er war 3 Meter groß. Das war kein normaler Mensch. Du musst verstehen, Gott ist gut. Er war immer gut und wird immer gut sein. Er wird niemals einfach Menschenleben zerstören, die er schuf. Aber er wird auch nie akzeptieren, dass irgendwelche Engelswesen sich mit seinen Menschen einlassen. Diese Menschen entschieden sich aus freiem Willen, sich mit diesen Engelswesen einzulassen. Sie wurden nicht dazu gezwungen. Erinnert euch, als Abraham Wohlstand gewann, konnten die Menschen das sehen. Sie konnten sich frei entscheiden, seinem Gott zu folgen oder eben auch nicht. Reinhard möchte noch etwas hinzufügen. Gott ist Liebe, das ist unverhandelbar. Wir zweifeln aufgrund irgendwelcher Situationen an einem Gott der Liebe, weil wir die Umstände nicht verstehen. Wir sagen, wenn Gott Liebe ist, wir hinterfragen also sofort die Natur Gottes. Dabei verstehen wir nur nicht. Das ist der erste Fehler, den wir vermeiden müssen. Denn Gott ist gut. Gott ist Liebe. Warum zerstört Gott die Menschheit? Aus Liebe. Nicht, weil er ärgerlich oder empört über sie war. Es war ein Akt der Liebe. Wenn ich in mein Haus komme und eine böse Person missbraucht meinen Sohn und tut meiner Frau weh und ich sage, ich liebe alle Menschen, ich lasse ihn machen. Ist das Liebe? Niemals. Die Liebe muss sich immer zu dem stellen, was Liebe ist. Gott manifestierte also seine Liebe zu den Menschen, indem er sich positionierte. Er sagte nicht, die Engel haben sich mit Menschen eingelassen, ich mag sie nicht mehr. Er sagte, es ist so böse, ich muss sie zerstören, weil ich sie schützen muss vor dem Bösen, weil ich sie liebe. Sie hören nicht auf mich, sie gehorchen mir nicht. Ich muss die Menschen schützen, die ich liebe. Schaut auf 1. Mose 6. Die Herzen der Menschen waren ununterbrochen böse. In seiner Liebe beschützt Gott die Menschen, die er geschaffen hatte. Die Bibel sagt, Gott hat kein Gefallen am Tod der Ungerechten. Wenn du denkst, Gott sei böse oder hasse die Bösen, ist das falsch? Sein Herz bricht, wenn ein Sünder stirbt. Aber er muss in seiner Gerechtigkeit handeln. Mein Gott ist gut und mein Gott ist Liebe. Danke fürs Zuhören.